Konnichiwa, der Podcast zum japanischen Film, heute in der 9. Folge. Und unser Memo ist nach wie vor in Amerika unterwegs, aber es ist mir trotzdem gelungen, auch diese Woche wieder einen würdigen Ersatz zu finden. Ich darf recht herzlich Michael bei uns begrüßen. Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu können heute Abend. Hallo Michael. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja, glaube ich, zum allerersten Mal vor dem Mikrofon. Mhm. Bist aber trotzdem, glaube ich, dem japanischen Film nicht abgeneigt gewesen bisher in deinem Output schaffen sozusagen. Du hast ja, glaube ich, einen Blog. Ja, genau. Also ich seit mehreren Jahren betreibe ich das Schneeland-Blog. Seit 7 bis 8 Jahren jetzt mittlerweile. Und da haben sich schon einige Filmkritiken angesammelt. Und ich habe dir, wie ich es jetzt immer machen werde, bei unseren Gästen ja die Filmauswahl überlassen. Und du hast lustigerweise einen Film vorgeschlagen, den ich auch kürzlich erst gesehen habe. Und der bei mir einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat. Es geht nämlich um den Film 100 Yen Love, der leider meines Wissens nach noch nicht im Westen auf DVD oder Blu-ray erschienen ist, aber auf diversen Festivals schon für Furore gesorgt hat. Der Film ist auch aktuell von Japan in das Oscar-Filmrennen geschickt worden, ist aber noch nicht fix, ob er wirklich ausgewählt wird dann in der engeren Auswahl. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der, wo ich mich freuen würde, wenn dieser Podcast dafür sorgen würde, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht ein Release demnächst. Das wäre dem Film auf jeden Fall zu wünschen. Was genau hat dich dazu bewegt, diesen Film vorzuschlagen? Ja, eigentlich mehrere Aspekte. Also einmal ist es ein aktueller Film mit einer Schauspielerin, die gerade immer bekannter und berühmter wird, die auch sehr beliebt ist. Also das ist die Sakura Ando aus der Ando-Filmemacher-Familie. Die hat auch einen regieführenden Vater und eine ältere Schwester, die Regisseurin ist. Und sie selber hat jetzt in einigen wichtigen Filmen mitgespielt. Viele werden ja Love Exposure gesehen haben, von Sion Sono zum Beispiel. Da war sie diese diabolische Anführerin dieser Frauengang mit dem weißen Mützchen und mit dem Wellensittich. Und das ist jetzt einer ihrer 3, 4 aktuellsten Filme jetzt. Und wie du gesagt hast, er ist ausgewählt worden oder steht zumindest zur Debatte, ob er für den Auslands-Oscar eingereicht wird. Ob der Chancen hätte, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, weil er halt doch ein bisschen anders ist, als man das vielleicht von so einem Oscar-Bait erwarten würde. Aber das ist ein Film, der auch gesellschaftspolitisch, denke ich, jetzt an einem richtigen Kreuzweg steht und an dem einiges ansichtig wird, was zurzeit in Japan los ist. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, es mag sein, dass der Film vielerlei Hinsicht sehr auf Japan fokussiert ist, aber warum ich glaube, dass er vielleicht doch eine Chance hätte in diesem ganzen Oscar-Zirkus, ist, es ist erstens, muss man so sagen, ein Boxerfilm, wenn auch ein sehr atypischer. Und er weist einige Genremerkmale auf, die für manche Leute vielleicht schon abgedroschen sind, für andere funktionieren sie innerhalb des Boxergenres auch auf einem sehr hohen Niveau. Und zweitens ist es ein Film, der wirklich von dieser Sakura Ando getragen wird. Und ich muss auch sagen, ich fand das bisher ihre beste Performance. Ich muss so sagen, Ando ist eine, naja, es ist jetzt nicht die klassische Schönheit, ja, die man oft aus japanischen Filmen kennt. Ja. Sie hat ein sehr eher unübliches Gesicht und das wird auch oft bewusst eingebaut in ihre Rollen. Ja. Und ich gebe dir recht, es ist sicher jetzt nicht der von den Inhalten her der Film, der international irgendwie zum Gesprächsthema werden könnte, aber er funktioniert doch auf der untersten Ebene der Handlung, die ja doch irgendwie genrelastig ist, doch ganz gut, fand ich. Also besser als viele andere neuere japanische Filme. Also das ist auch der Grund, warum ich den Film heute mit dir besprechen wollte, weil er wirklich schon von der Qualität her deutlich heraussticht. Ja, da würde ich dir zustimmen. Es ist aber natürlich schon auch so, dass, also auch so Filme wie jetzt der aktuelle Film von ihr, der 0,5 mm von ihrer Schwester gedreht, von Momoko Ando, ein langer, 3,5-stündiger Film, da spielt sie auch die Hauptrolle und auch da spielt sie eher so eine burschikose Rolle, finde ich. Und Sie hat aber schon eine starke Ausstrahlung. Also es ist jetzt keine Schönheit in dem Sinn, wie man heute vielleicht eine von den aus diesem ganzen Idol-Zirkus das bezeichnen würde, aus dem japanischen Idol-Zirkus, wo alle total durchgeschminkt sind und durchgestylt sind. Aber sie ist so ein bisschen sowas wie so eine Greta Gerwig aus Japan, finde ich. Ja, nein, das stimmt. Und auch jetzt vor allem in 100 Yen Love wird das ja wirklich fast auf die Spitze getrieben. Also wir lernen sie kennen als eine 33-Jährige, die zu Hause sitzt bei ihren Eltern und sich ständig in die Haare gerät mit ihrer älteren Schwester, die gerade frisch geschieden ist und zurück nach Hause ziehen musste. Und sie ist ungepflegt, sie raucht vor dem Fernseher, lebt in der Nacht und ist eigentlich nicht gerade das, wie soll man sagen, das, was man sich erwartet von einer Heldin, die einen dann durch einen Boxerfilm begleiten wird. Und trotzdem hat sie irgendwie eine seltsame Ausstrahlung. Und ich zumindest hatte Spaß daran, diese seltsame Erscheinung da kennenzulernen anfänglich. Und diese Ichiko, wie sie heißt, unsere Protagonistin, ist das, was man in Japan einen Need nennt. Das ist ein Wort, das weiß ich gar nicht, ob das überhaupt aus Japan kommt, das NEET buchstabiert, und das steht für Leute, die sich momentan nicht in einer Ausbildung oder dergleichen befinden, also sprich Leute, die nichts tun. Und das ist sie, und nach einem Streit mit ihrer Schwester verlässt sie wütend das elterliche Haus und sieht in einem Convenience Store, einem 100-Yen-Store, das ist so das Äquivalent zum 1-Euro-Shop hier, eine Stellenausschreibung und beginnt dort zu arbeiten. Und diese Thematik mit diesen Needs und dann das, was in Japan dann wiederum Frita genannt wird, das sind Leute, die auf Stundenlohnbasis arbeiten und hauptsächlich eben in solchen Convenience Stores oder als Kellner tätig sind. Das ist eine momentan sehr aktuelle Problematik in Japan, weil immer mehr Leute in diesen Lebensstil, also in diese Art von Arbeit abrutschen und die normale Anstellung in einer Firma immer weniger wird. Und das hat mittlerweile etwas fast schon epidemieartige Züge angenommen. Die Politik arbeitet eigentlich fast dagegen. Es ist gerade letzte Woche, wenn ich mich recht erinnere, ein neues Gesetz erlassen worden, das es diesen Leuten noch schwieriger macht, aus dieser Art von Beschäftigung auszubrechen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen an dem Film, weil aktuelle Thematiken aus Japan eigentlich nur selten wirklich relevant oder seriös eingeflochten werden in Filme oder in Filme der letzten Jahre. Ja, es gibt wahnsinnig viel Eskapismus. Leichte, seichte Komödien, die bei denen völlig egal wäre, ob die jetzt 2015 erscheinen oder ob die 2005 erscheinen oder 1995. Und insofern sticht dieser Film auf jeden Fall raus. Du hast es gerade schon angesprochen, die Gesellschaft verändert sich gerade sehr in Japan. Dieses ökonomische Modell bricht auch zusammen, wo man mal angefangen hat, in einer Firma zu arbeiten und dann quasi sein ganzes Leben in dieser Firma verbringt. Also von seiner Ausbildung hin bis zu, oder beziehungsweise wenn man dann eingestellt ist, dann bis zu seinem Tod. Vollversorgung mit bezahlter Wohnung und so weiter. Das bricht gerade alles zusammen. Die Leute die verweigern sich auch diesem System, und es gibt einfach auch zu wenig, was nachkommt. Ne? Die Gesellschaftspyramide hat sich umgedreht und die verweigern sich jetzt dieser Struktur. Die Jugend geht nicht mehr unbedingt in die großen Städte, wie das früher mal war, sondern die gehen vielleicht wieder aufs Land zurück, wohnen wieder bei ihren Eltern. Was aber auch, glaube ich, aus finanziellen Gründen der Fall ist. Ja, also ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist, jetzt, dass du sagst, ja, ich gehe eben nicht in die Stadt, weil mir die Stadt nicht gefällt, sondern so wie ich es mitbekomme, ist das doch eher ein ökonomisch getriebenes Entwicklung. Ja. Mhm, definitiv hat das damit zu tun. Und ich möchte noch was dazu sagen. Es gibt momentan so einen neuen Begriff in Japan. Ja. Der wurde, glaube ich, sogar letztes Jahr als Wort des Jahres gewählt oder so. Und das ist die Satori Sedai. Das ist die erleuchtete Generation. Ja. Und dieser Begriff umschreibt so ein bisschen diese Kinder, die so in den 80er Jahren, 90er Jahren auf die Welt gekommen sind, sprich in den Jahren, wo die japanische Wirtschaft gekippt ist, eben aus, wo diese Bubble Economy geplatzt ist, und dieser Begriff erleuchtet, ja, der jetzt auf den, wenn man ihn so hört, irgendwie eine positiv behaftet klingt, ist es aber nicht unbedingt, ja, weil dieses erleuchtet heißt, dass diese Leute, diese jungen Leute, die halt jetzt irgendwie um die 30 sind oder in ihren 20ern, dass die eigentlich all dem abgeschworen haben, was ihre Eltern versucht haben zu erreichen, also sprich das Eigenheim, das Auto und so weiter, nicht? Und jetzt ist es so, dass diese Leute, diese Jungen kaum ambitioniert sind, ja, und das ist etwas, was in etwas besorgniserregend ist in Japan, weil gerade jetzt die Zeit ist, wo Japan genau diese jungen Leute bräuchte, die in die Welt hinausgehen und die irgendwie dieses Japan wieder auf Vordermann bringen, ja, weil muss du so sagen, ich habe letztens wieder eine Statistik gesehen, wo verglichen wird die Zahlen von Japanern, die im Ausland zum Beispiel studieren. Also etwas, was jetzt bei uns in unseren Breitengraden ja keine Ungewöhnlichkeit mehr ist, ja, dass man mal irgendwo ein Semester wo macht oder so. Das also fällt rapide ab, ja. Und das geht jetzt schon seit längerer Zeit, ja. Und jeder, der schon mal in Japan weiß, dass dieses Problem mit dem Nicht-Englisch sprechen nach wie vor omnipräsent ist und das sind alles so Sachen. Und es ist halt jetzt momentan eine Zeit, wo die Welt sich wandelt und ja, und jetzt kommt auf einmal diese Satori Sedai auf und du hast lauter junge Leute, die eigentlich sich nur irgendwo in einem Kokon verkriechen wollen, ja, und keine Ambitionen mehr haben. Und die nehmen halt dann oft diese Jobs an, ja, diese, also 10-Euro-Jobs oder Jobs eben auf Stundenlohnbasis, ja. Und das ist natürlich dann, je älter du wirst, auch gesellschaftlich bedingt in Japan, dadurch, dass du, wenn du einfach dir zu lange Zeit lässt, ja, und nicht irgendwie einen seriösen, konsequenten Job annimmst, dann bist du halt irgendwo auch draußen aus dem Spiel und dann kommst du auch nur mehr schwer hinein, ja. Und das ist halt unser Ichiko hier auch. Und diese Mischung aus dieser aktuellen Thematik und dann diese Boxergeschichte irgendwie, also sozusagen so eine Frita-Rocky-Geschichte, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, also ich fand das auch super. Mir hat der Film nicht nur gut, sondern wirklich auch sehr gut gefallen, dass das dann auch als schwarze Komödie sozusagen verpackt wird. Fand ich auch sehr gut. Hat sich dann irgendwann so ein bisschen zum Slice-of-Life-Drama gewandelt im Laufe des Films. Gibt dann ja auch eine sehr bittere Stelle zwischendurch, die man jetzt nicht unbedingt spoilern muss, aber der Film hat ja schon auch sehr dunkle Elemente. Das beginnt ja eigentlich schon ganz am Anfang auch, also die Auflehnung gegen den Vater zum Beispiel, der ja eigentlich überhaupt keine Rolle in diesem Frauenhaushalt da spielt. Sie sitzt zu Hause, spielt Videogames die ganze Zeit und futtert nur Chips in sich hinein und trinkt irgendwelche Softdrinks. Und der Vater spielt da überhaupt keine Rolle in diesem Haushalt. Ne? Also selbst als in dem Moment, als sie geht, läuft sie ja eigentlich direkt an ihm vorbei und würdigt ihn keines Blickes. Ne? Also das müsste man sich mal in einem klassischen japanischen Film vorstellen, so eine Tochter, die sich so verhält. Ne? Also daran sieht man schon, wie weit das jetzt auseinandergeklafft ist. Ja, also die klassische Osu-Tochter ist sie nicht, das stimmt. Ja. Nee. ganz im Gegenteil. Ja, naja, na ja, auf jeden Fall die, wie du gesagt hast, die Ichiko muss leider einige harte Rückschläge und Erniedrigungen in ihrem Leben erfahren. Und was irgendwie seltsam ist, ist, dass all diese Rückschläge nicht wirklich irgendeine Änderung in ihr auslösen, nicht? Also sie macht halt weiter wie gehabt. Sie arbeitet da in diesem Convenience Store mit ihren seltsamen Mitarbeitern und das Leben plätschert halt so dahin. Mhm. Und dann passiert aber etwas, was ihr dann doch einen Stoß gibt und sie das Boxtraining intensiviert, das sie kurz davor angefangen hat, weil sie sich verliebt in einen Amateurboxer, der in ihrem Convenience Store Bananen kauft. Der ist aber auch Bananamann genannt wird. Und der enttäuscht sie, nicht? Also sie wird in der Liebe enttäuscht Und dann beginnt dann die große Wandlung, nicht? Ja, es ist eine sehr billige Liebe, ne? Es ist eine 100 Yen Love, also eine Liebe, die nichts wert ist letztlich. Kurzzeitig denkt man, ah, jetzt ist da irgendwas. Sie haben dann ja auch ein romantisches Essen zusammen. Sie ist dann auch mal krank und er pflegt sie für einen Tag und eine Nacht. Aber er ist ja auch so ein sehr, sehr merkwürdiger Geselle, der sich dann immer in sich selbst zurückzieht. Und einen Job hat er ja auch keinen. Also er steht eigentlich genauso vor dem Nichts wie sie. Und er nimmt dann ja einen Job an als Verkäufer. Was verkaufen sie? Tofu, glaube ich. Tofu, ja, Tofu. Ja, sie ziehen dann mit dem Karren rum und verkaufen Tofu wie im Mittelalter, im japanischen Mittelalter, ne? Und ja, also das ist natürlich auch irgendwie jetzt nichts, wo man irgendwie denken würde, darauf ließe sich eine Zukunft aufbauen. Insofern wird sie wieder auf sich selbst zurückgeworfen, aber ich glaube schon ein bisschen den Eindruck, dass diese Stolpersteine, die sie überwinden muss, und wenn es die allerkleinsten Stolpersteine sind, also auch diese Frau, die zum Beispiel in den Convenience Store immer kommt, um diese Verrückte, die immer das abgelaufene Essen einsammelt, da widersetzt sie sich ja auch dem ihrem Vorgesetzten und gibt ihr jeden Abend was zu essen, während sie hinten gelangweilt raucht. Und ich habe schon den Eindruck, dass diese kleinen Hürden, die sie immer nehmen muss, dass sie das ein Stück weit voranbringt und sie auch festigt und sie dann bereit macht, sozusagen sich dann auch auf dieses Boxtraining so einzulassen. Gleichwohl sie dann ja eigentlich weiß, und das ist ja eigentlich wieder diese Ironie, die den ganzen Film eigentlich durchzieht, wirklich kämpfen wird sie eigentlich nie können, weil sie nämlich schon zu alt ist. Auch bei ihm ist es ja dann so, ne? Also er lädt sie ein zu einem Kampf, zu einem Boxkampf. Das ist dann, da sieht sie dann zum ersten Mal so einen Kampf live, was sie dann so richtig kickt. Und im Endeffekt kommt dann aber nachher raus, okay, das war jetzt sein letzter Kampf, sein Abschiedskampf sozusagen, weil auch er ist glaube ich 37, also etwas älter als sie, 5 Jahre älter. Und also bei ihm ist das jetzt auch vorbei. Und naja, wie gesagt, sie fängt damit an, aber eigentlich fängt sie mit was an, was auch schon wieder vorbei ist. Also es kann also nicht um die Betätigung an sich gehen, sondern es geht sozusagen um den inneren Reifeprozess. Das ist das Einzige, was für sie da eine Rolle spielen kann und woran sie dann wachsen kann. Insofern ist es auch ein bisschen ein Coming-of-Age-Film, allerdings mit so einer etwas verspätet, totalen Verzögerung, genau, total verspätet, totale Verzögerung. Das hat mich auch frappierend an diesen anderen japanischen Filmen erinnert, an Tamako im Moratorium von Nobuhiro Yamashita, den kennst du sicher auch, ne? Yamashita, ein Regisseur, der meiner Meinung nach im Westen noch immer nicht so oft genannt wird, wie es eigentlich sein sollte, der eben auch angefangen hat mit so Slacker-Filmen, ja, und mittlerweile im Mainstream aktiv ist und dann, glaube ich, letztes Jahr eben diesen Tamago im Moratorium rausgebracht hat und ein bisschen so auf seine Wurzeln zurückgekehrt ist. In dem Film geht es nämlich auch um eine Studentin, gespielt von, wie heißt sie, Maeda Atsuko von AKB48, die bekannte Idolgruppe in Japan. Und sie spielt eben eine Uni-Absolventin, die danach aber den Übergang von der Uni ins Berufsleben in Tokio nicht geschafft hat und dann in die elterliche Provinz zurückzieht und eigentlich nichts macht, außer rumzusitzen. Ja. Also es ist schon ganz witzig, dass diese Themen jetzt wieder aufgegriffen werden, weil, wie wir vorher besprochen haben, es ist nicht so, also ich habe auch meinen Bekanntenkreis Japaner, die nicht viel ähnlich leben, ja. Und es gibt eigentlich keinen Grund, ja. Es ist nicht mal so, dass diese jungen Leute irgendwie depressiv sind oder so, ja. Oder so depressiv vielleicht im europäischen Sinn, ja. Also, dass sie da irgendwie den Eltern Vorwürfe machen oder so. Aber die vegetieren irgendwie nur dahin, ja. Und die haben auch kein Problem damit, ja. Von außen betrachtet zumindest, ja. Und sie leben halt irgendwie so wie so Pensionisten, wie so Rentner. Ja, ne? Ja, sie sind so Parasiten. Sie sind Parasiten, die zu Hause wieder eingezogen sind, sozusagen. Ne? Und von dem Geld leben, was ihre Eltern halt wieder verdienen. Und Die schnorren sich da durch. Genau, beziehungsweise was ihre Eltern noch haben, weil das ist halt auch in Japan ein bisschen ein Problem, dass diese Generation der Eltern, die Babyboomer, die haben halt durch dieses Wirtschaftswunder Japan sich einen ordentlichen Polster aufbauen können. Ja? Und die jungen Leute finden halt nicht dieselben Gegebenheiten am Arbeitsmarkt wieder, wie es bei den Eltern der Fall war. Also du hast das vorher angesprochen, diese Anstellung auf Lebenszeit, das ist seit den 90er Jahren mehr oder weniger komplett verschwunden. Ja, ja, also es ist eine sehr interessante Zeit, aber wie gesagt, etwas unheimlich, was da in Japan vor sich geht, weil auch irgendwie keine wirklichen Lösungsansätze gebracht werden. Und deshalb, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ist es ganz gut, vielleicht so einen Frita-Rocky wie unsere Ichiko zu haben, ja, die dafür, ja, sie steht jetzt nicht so für etwas wie, also sie ist jetzt vielleicht nicht die Ikone wie ein Rocky, das ist für die Italo-Amerikaner oder so, ja, aber sie ist irgendwie eine Figur, zu der vielleicht junge Japaner, die in einer ähnlichen Situation sind, einen Bezug finden können, ja, weil ich glaube, einer der letzten Sätze, die in dem Film gesprochen werden, ist der Geschmack des Erfolges ist wunderbar oder so, ja, und ich glaube, das fehlt so ein bisschen, dass Leute, junge Leute da so ein dem ausgesetzt werden, ne? Dass irgendwie so Sachen, die sehr erstrebenswert sind, wie jetzt zum Beispiel der Sieg in einem Boxkampf, ja, dass die irgendwie so scheinbar zum Greifen nahe sind, aber in der Realität natürlich noch unerreichbar sind, weil die Entwicklung noch nicht fortgeschritten genug ist. Aber nur, dass du das mal wirklich zu sehen bekommst, ja, das wäre vielleicht eine gute Sache, das irgendwie zu schaffen, so eine Umgebung. Ja. Und das finde ich auch eine coole Message von dem Film. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja. Der hört ja auch dann, ich weiß nicht, ob wir über das Ende jetzt schon sprechen wollen. Ja, ich glaube, es ist auch, wir müssen nicht spoilern oder so, aber es kommt halt zum Boxkampf, nicht zum Großen, wie sich das gehört bei einem Boxerfilm. Und es ist auch immer so ein bisschen die Frage, bei Boxerfilmen ist das jetzt filmtechnisch überzeugend, nicht? Weil wenn der Kampf nicht rüberkommt, also wenn man nicht wirklich das Gefühl hat, dass einem da der Schweiß und das Blut aus dem Bildschirm oder aus der Leinwand runterspritzt, dann funktioniert der Boxerfilm auch nicht. Ne? Und das muss ich sagen, auch technisch gesehen, der Film ist natürlich weit entfernt von irgendwelchen amerikanischen Budgets, ja, aber auch das sehr toll umgesetzt. Und da muss man auch dazu sagen, auch auf der Ebene funktioniert Sakura Ando fantastisch. Das hat den Hintergrund, dass sie in ihrer Schulzeit tatsächlich geboxt hat. Ja, und das sieht man auch. Also man hat kriegt natürlich diese schönen Trainingsmontagen, nicht? Und so, das kriegt man alles serviert. Und das hat mich sehr gepackt. Ich bin großer Boxerfilm-Fan, könnte mir solche Montagen den ganzen Tag ansehen. Ja? Und das funktioniert hier auch, obwohl es eine Japanerin ist, die sicherlich nicht sehr sportlich aktiv ist in also jetzt, ja, und die hat aber dann trotzdem ihre Skills nochmal rausgeholt und ist auch eine sehr körperliche Performance, ja, und das sieht man ja auch sehr selten in Japan. Ja, also die ganze Performance von ihr ist sehr körperbetont. Also das fängt am Anfang ja schon an, wo sie wie so ein Zombie eigentlich dadurch ihr Leben tapert, und dann explodiert sie ja quasi aus sich selbst heraus. Also es bricht ja quasi dann diese junge Sportlerin aus diesem trägen, sackartigen Ding, kommt plötzlich diese Frau heraus, die eine Power entwickelt. Das ist schon super beeindruckend, finde ich. Auch der Film verändert sich dann auch so ein bisschen im Ton. Also am Anfang sind es ganz viele Nachtaufnahmen, Neonlicht, auch diese Hotelszene oder dann in dem Convenience Store viel Indoor-Aufnahmen, und dann, während sie dann anfängt zu trainieren, haben wir plötzlich viel mehr Musik auch, also auch viel mehr treibende Musik natürlich. Das sind dann diese Trainingsmontagen auch, da schwitzt sie dann und trainiert wie verrückt, und dann wird der Film auch viel heller. Sie geht auch raus und rennt dann auch draußen rum, und er wird einfach viel energetischer, und das hätte man. Also ich habe, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie aus dieser Frau eine Boxerin werden soll. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil die da so großartig dröge gespielt hat, dass da innerhalb von, es ist jetzt auch keine wahnsinnig lange Zeit, die da abgebildet wird. Plötzlich dann so eine Hochleistungssportlerin rauskommt, will ich mal sagen. Der Boxkampf nachher selber ist ja super energetisch gefilmt. Ne? Und wie du gesagt hast, da braucht es auch kein großes Budget. Der hat mich total begeistert. Also die Schläge, die sind ja sowas von knüppelhart. Das hat mich sehr auch an den Tsukamoto-Film erinnert. Tokyo Fist, ja. Ja, genau. Da gibt's auch solche wahnsinnig brutalen Boxszenen drin. Das hatte eine ähnliche Qualität, fand ich. Wie dann aber sozusagen die ganze Zeit mitgedacht wird. Es ist aber sozusagen ohne Zukunft, was da passiert. Sie versucht einen Schritt nach vorne zu gehen. Sie versucht einmal zu gewinnen. Aber eigentlich ist es ja ein Kampf gegen die Vergeblichkeit, weil sie ja schon eigentlich zu alt ist für diesen Kampf. Ja. Oder zumindest dann für den nächsten oder für eine kleine Karriere, sagen wir jetzt mal. Und naja, das Ende zeigt uns dann ja im Endeffekt auch, ne, wenn sie dann nachher rausgeht und ihren Freund in Anführungszeichen trifft, der sie dann abholt und sie sich dann gegenüberstehen und erstmal nichts passiert. Ja. Also er nimmt sie nicht in den Arm, er lobt sie nicht dafür, dass sie dieses Wagnis eingegangen ist. Er geht nicht zu ihr hin und tröstet sie und kümmert sich um ihre Wunden oder so irgendwas. Es gibt keine Großaufnahme auf ihr Gesicht. Die Kamera bleibt in der Distanz. Sie stehen sich einfach gegenüber. Eine knappe Minute. Dann bricht sie in Tränen aus. Und es wird erstmal nichts gesagt. Also, fand ich sehr, sehr beeindruckend, diesen Schluss. Ja, ja. Ja, und es ist auch irgendwie der ganze Film hätte wirklich Gefahr laufen können, und das vor allem ab diesem Zeitpunkt, wo dann dieser Elan für das Boxtraining losgeht, in ein bisschen so das klischeebehaftetes Drama abzurücken. Also ja. Du hast ja dann auch während des Boxkampfes, wo man vielleicht sagen könnte, also diese Orchestermusik und so, das wäre jetzt vielleicht nicht ganz notwendig gewesen, aber dann hast du eben diese Familie, mit der sie sich zerstritten hat, und die ganze Familie kommt dann doch zum Boxkampf und sieht zu. Und trotzdem schafft es der Film nicht, in den Kitsch abzurücken. Und auch wie du jetzt, das, was du jetzt geschildert hast, diese Schlussszene, es ist alles irgendwie, wie soll man sagen, es ist irgendwie etwas. Es ist eben keine Heldengeschichte, ne? Ja. Sondern es ist eine Geschichte von kleinen Schrittchen, von großer Vergeblichkeit, die da mitspielt. Sie gehen nachher raus und das Leben geht weiter und sie haben sich irgendwie weiterentwickelt, aber jetzt nichts irgendwie signifikant so, dass man sagen würde, das bringt unsere Gesellschaft voran oder irgendwie in dieser Hinsicht. Ne? Das wird wahrscheinlich genauso triste weitergehen, wie es angefangen hat. Und ob das eine große Zukunft hat, wer weiß, ich bezweifle es. Naja, aber das Tolle an dem Film ist, dass das ja für diese 2 Stunden nicht so wichtig ist, ne, wie es dann weitergeht, weil was wir zu sehen bekommen, ist ja wirklich packend und extrem sehenswert. Und ja, also ich glaube, wir können uneingeschränkt diesen Film jedem empfehlen, der die noch seltene Gelegenheit hat, ihn zu sehen. Ich hoffe, uns hört auch irgendein DVD-Verleih oder dergleichen zu und wagt mal einen Blick da rein. Ja, also ich glaube schon, dass die Chancen nicht so schlecht stehen. Also wenn der Film jetzt so gepusht wird im Moment durch diese Oscar-Geschichte, da hat, wenn nicht schon jemand zugegriffen hat, der lief ja auch auf einigen Festivals. Also ich denke schon, dass der über kurz oder lang irgendwann verfügbar wird. Ja, also die Chancen auf einen Sieg stehen nicht so schlecht. wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sollte es ein Release geben in absehbarer Zeit. Und ich bedanke mich, Michael, dass du die Zeit gefunden hast. Vielleicht kommst du mal wieder. Sehr gerne. Besucht Michaels Blog, den ich natürlich verlinken werde, schneelandmono.blogspot.de. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder nächste Woche, oder auf jeden Fall, ich hoffe es mal. Und viel Spaß noch beim Filmschauen und bis bald. Ciao.